Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen, 21. November 2012. Piratenfraktion fordert Lernmaterialien unter freien Lizenzen. Auf Initiative der Piratenfraktion sind Lernmaterialien unter freien Lizenzen Open Educational Resources Thema im Landtag NRW. Der Schulausschuss befasst sich in der heutigen Sitzung mit dem Piratenantrag Freie Lernmaterialien fördern. Nur mit Unterrichtsmaterialien unter freien Lizenzen können Lehrer das Potenzial der Medien des 21. Jahrhunderts voll ausschöpfen, erklärt Dr. Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion. Die Debatte um den Schultrojaner habe gezeigt, dass das herkömmliche Urheberrecht die flexible Nutzung von Lernmaterialien verhindert und damit die individuelle Förderung hemmt. Die Piratenfraktion ist überzeugt, dass die Möglichkeit, vorhandenes Unterrichtsmaterial weiter zu bearbeiten, die individuelle Förderung der Schüler erleichtert. Die Leistungsfähigkeit freier Lizenzmodule wie Creative Commons ist durch erfolgreiche Projekte wie Wikipedia erwiesen. Nun ist es an der Zeit, diese Vorteile auch für den Schulunterricht nutzbar zu machen, sagt Paul. Wir wollen außerdem, dass Lehrer über Urheberrechtsfragen und die Vorteile der Nutzung von freien Lernmaterialien informiert werden. Die Bildungssuchmaschine des Landes, LearnLine, sollte eine gezielte Suche nach Materialien unter freien Lizenzen ermöglichen. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung die Piratenfraktion im Landtag NRW, Simone Nissen, Pressereferentin. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.